was bisher geschah. Mr. Masterbit, der Boss einer Bande von Hackern, hat es sich zum Ziel gemacht, die Herrschaft über alle Computer der Welt zu erlangen. Zu diesem Zweck hat er eine Truppe höchst gefährlicher Virusprogramme geschaffen, die alle Computersysteme in ihre Gewalt bringen soll, die Glitches. Ihren ersten Angriff haben sie auf das größte Datenverarbeitungszentrum der Welt unternommen, die Firma Data Control. Als die Programmierer des Unternehmens nicht gegen die Virusprogramme ankommen, aktivieren sie die Computer Force. Diese Geheimsoftware besteht aus 5 speziellen Antivirusprogrammen und soll sich auf die Jagd nach den Eindringlingen machen. Der Chef der Computer Force heißt Drom. Er führt das Kommando. Debug, sein Stellvertreter, besitzt die so wichtige Fähigkeit, kaputte Daten zu reparieren. Wie und was er zu reparieren hat, sagt ihm Dekodar, der Professor der Truppe. Er ist das Datenanalyseprogramm und verlässt sich ganz auf seine Logik. Der nächste im Bunde ist die Technik-Spezialsoftware Grid. Kaum ein Prozessor ist ihm zu kompliziert, um ihn unter seine Kontrolle zu bekommen. Für die Koordination und Information sorgt Micron, die allwissende Datenbank. Bei der Verfolgungsjagd ist die Computer Force in den PC des Computerfreaks Danny geraten. Als der Junge sie entdeckt, glaubt er, Computerviren hätten seinen Rechner befallen. Er will Rom und seine Truppe löschen. Die Computer Force ist nun gezwungen, ihr Geheimnis preiszugeben. Von da an ist Danny der einzige Mensch, der mit der Computer Force in Kontakt treten kann. Sie bilden ein Team und nehmen sich vor, die zu Mr. Masterbit geflüchteten Glitches aus dem Verkehr zu ziehen und dem finsteren Meister selbst das Handwerk zu legen. Um den Kampf führen zu können, muss Danny an ein Direkteingabeterminal der Data Control, bei der es drunter und drüber geht. Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bitum, bitum, bald um bald! Ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Laser bereit. Herr Wingert, wir müssen den Programmteil Datenüberwachung endlich wieder in den Griff bekommen. Ich weiß, aber das ist nicht so einfach. Die gesamten Programme sind total verändert oder kaputt. Diese Computerviren haben ganze Arbeit geleistet. Das können Sie laut sagen. Wir können nur hoffen, dass die Computer Force die Viren aus dem Weg räumt und das Überwachungsprogramm wieder in Gang setzt. Unser gesamter Datenbestand ist in Gefahr. Nicht nur der Datenbestand. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir all unsere Kunden verlieren. Ja. Wenn wir die Daten all dieser Firmen nicht mehr bearbeiten können, werden wir großen Ärger bekommen. Herr Jäger, die Telefone stehen nicht mehr still. Viele unserer Kunden rufen an und drohen mit Anzeigen, weil sie nicht mehr auf ihre Daten zurückgreifen können. Oh nein, da haben wir es schon. Besonders die Japaner machen uns die Hölle heiß. Herr Wingert. Alle Programmierer sollen mit Hochdruck arbeiten und versuchen zu retten, was zu retten ist. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wir können ohne Informationen über die Schäden nichts ausrichten. Wir sind völlig auf die Computer Force angewiesen. So, jetzt kann ich euch alle aus dem Monitorlautsprecher hören. Ihr mich hoffentlich auch. Ja, funktioniert einwandfrei. Ja, prima. So, Grit, jetzt lass mal deine Idee hören, wie wir Danny in das Gebäude der Data Control bringen können. Ganz einfach. Wir verwandeln Danny in ein Programm und schleusen ihn über das Postnetz zur Data Control. Was? Ganz einfach nennst du das? Wie soll das denn funktionieren? Ich bin doch kein Programm. Sowas kann nicht hinhauen. Vielleicht doch. Ich habe da folgende Idee. Die Glitches konnten über die Schnittstelle aus deinem Rechner raus und haben sich in Androiden verwandelt. Wenn das den Glitches gelungen ist, dann schaffen wir das auch. Und wozu soll das gut sein? Wir werden uns mit voller Beschleunigung durch die Druckerschnittstelle schießen. Wenn das geklappt hat, sind wir aus dem PC raus und bei dir im Zimmer. Also, ich weiß nicht so recht. Jetzt warte doch mal. Microns Datenbank sagt, dass unser Softwarelaser auch in deiner Welt funktioniert. Und dann wollt ihr mich damit anbrutzeln, oder was? Nein, nein, ganz anders. Mikron, Debug und ich formen uns zu einem Abtastgerät und machen mit dem Laser eine Softwarekopie von dir. Na, wer es glaubt, wird selig. Ja, ja. Wir nennen so etwas eine Körpermolekulargraphie. Diese Daten speisen wir dann in den Computer und schwupp, Daniel Benke ist ein Programm. Keinen Respekt, diese Jugend. Ja, ja. Und wenn du dann ein Programm bist, kannst du über das Modem in das Postnetz. Dann flitzen wir durch all die Kabel zur Data Control. Das ist ein grandioser Einfall. Danny, Grit hat recht. Das könnte wirklich klappen. Und an einem der Direkteingabeterminals verwandelst du dich wieder in deine wahre Gestalt. Oh. So ist es. Und dann kannst du von dort aus unsere Reparaturarbeiten an den Daten leiten und kontrollieren. Mit dem Hyper 2000 können wir dann nach den Hackern suchen. Aber Moment mal! Danny, wir bereiten uns auf den Sprung aus deinem PC vor. Wartet noch! Macht euch für den Sprung bereit! Mir ist nicht wohl bei der Sache. Rein mathematisch betrachtet stehen die Chancen, dass wir es schaffen, bei 22,4%. Das ist ja beruhigend. Seid ihr bereit? Natürlich. Wir müssen mit vollem Schwung auf die Schnittstelle auftreffen, sonst bleiben wir hängen. Achtung! Und los! Mann, das gibt's ja nicht wie im Film! Wie geht's euch? Willkommen in der wahren Welt! Das war verdammt knapp. Erstaunlich, bei einer Wahrscheinlichkeit von nur 22,4%. Das sagtest du schon, Professor. 22,4%, ja. Wow, ihr seht ja aus wie kleine Spielzeugfiguren. So fühlen wir uns auch. Also mir ist diese Welt zu groß. Ich will die Herren ja nicht stören, aber die Zeit drängt. Du hast recht. Wir müssen den Körperscanner aufbauen, um Danny einzulesen. Stopp, so ganz bin ich da nicht einverstanden. Ihr habt mich vorhin überhaupt nichts mehr sagen lassen. Ich bitte dich, Danny, es eilt. Aber wenn ich da nicht mehr aus dem Computer rauskomme, was dann? Ach. Oder wenn ich als Programm irgendwie gelöscht werde. Also die Wahrscheinlichkeit besagt, dass... Aua. Wirst du wohl ruhig sein? Deko da meinte, dass nur beste Aussichten bestehen. Das ist alles vollkommen harmlos. Ach, wer es glaubt. Wir wollen ihn nicht belügen. Danny, wir passen im Computer so gut es geht auf dich auf. Gefahren lauern da immer. Aber wir müssen diese kriminellen Datengangster aufstöbern und hinter Gitter bringen, damit sie mit ihren Glitches nicht noch mehr Schaden anrichten. Eine Weltherrschaft dieser Elemente wäre nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu 100% furchtbar. Was ist denn mit dir los, Deko da? Welch vernünftige Worte. Ich bin immer vernünftig. Das ist ja das Schlimme. Keiner versteht mich. Ist ja gut. Lasst uns jetzt den Körperscanner aufbauen. Mr. Masterbit, die Glitches sind wieder zurück. Wieso das denn? Das ist doch außerplanmäßig. Ja schon, aber... Was hockst du so herum? Es sind nur Megahertz und Index zurückgekommen. Was? Ja, die anderen wurden deaktiviert. Diese Stümper! Das sollen sie mir aber selber erzählen. Hier, sie sind in unserem Hauptrechner. Die Sprechverbindung habe ich schon angeschaltet. Megahertz! Hörst du mich? Ja, Boss. Ihr Nieten, wer hat euch so zugerichtet? Ein Antivirus-Programm mit dem Namen Computer Force und ein junges Bürschchen namens Daniel Benke. Junges Bürschchen? Computer Force? Die Computer Force wurde zur Abwehr von Programmen wie uns entwickelt. Mist. Und der Junge? Als die Computer Force uns verfolgt hat, sind sie im Computer des Jungen hängen geblieben und haben sich mit ihm gegen uns verbündet. Denen werden wir es zeigen. Wir laden Minus, Null und Asynk wieder in den Computer und ihr erzählt ihnen die ganze Geschichte. Als frische Programme wissen die ja nichts. Und dann holt ihr euch diese Computer Force. Geht klar, Boss. Los, Leute! Ladet den Rest der Glitches! Wir kommen schon noch zu unserem Ziel. Denen werden wir eine schöne Falle kauen, stellen. Hör mal her, Megahertz. Wir könnten ja vielleicht... Das ist erste Klasse, Index. So machen wir es. Thank you. Hier! Noch ein Stück. Gleich haben wir's. So, jetzt noch den Laser einstellen. Deko da, hast du die Verbindung zur Schnittstelle gelegt? So, fertig. Unser Körperscanner ist jetzt mit dem PC verknüpft. Danny, du bist so still. Mir gefällt das nicht. Das ist alles so Back to the Future-mäßig. Mach dir keine Sorgen. Setz dich bitte auf den Stuhl hier. Gut so. Wenn wir den Laser anschalten und eine Kopie von dir machen, darfst du dich auf keinen Fall bewegen. Du wirst über den Anschluss in den Computer transportiert und bist dann das Antivirus-Programm Dannybyte. Gut, oder? Also, alle fertig? Ja. Sekunde noch, ich schließe nur eben die Tür ab. Wenn das meine Eltern mitbekommen. Seid aber vorsichtig. Geht klar. Grit, aktiviere den Laser. Dekoda und Debug, macht mir keine Schande. Er ist weg! Das war ja auch Sinn und Zweck der Übung, du Intelligenzbestie. Los, wir müssen zu ihm in den Computer. Zur Einheit sammeln. Okay. Ja. Und los. Boah, ist das toll, wie das aussieht hier. Das ist also mein PC von ganz, ganz innen. Da seid ihr ja. Und? Was sagst du? Das ist wie in einem Traum. Dieses seltsame Licht und diese Geräusche erst. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Zur Seite. Hier kommt eine deiner Testroutinen. Boah. Ron, wir müssen los. Die Data Control hat große Probleme. Ja, die Glitches werden auch nicht auf sich warten lassen. Jetzt bin ich mal auf das Innere eines Postkabels gespannt. Oh Mensch, ist das hell hier. Das haben Glasfaserleitungen so an sich. Ist mir schon klar, ich war noch nie in einem Kabel. Du wirst den Professor noch lieben lernen. Achtung, Jungs. Am nächsten Knotenpunkt müssen wir raus. Wie auf der Autobahn. Los, raus jetzt! Ah, endlich wieder bei der Data Control. Oh, das ging aber schnell. Nirgends ist es schöner als daheim. Hier lang. Danny kann sich an einem der Terminals der Abteilung Datenpflege wieder zurückverwandeln. Das ist korrekt. Um 23.14 Uhr und 3 Sekunden wird hier nicht mehr gearbeitet. Du solltest dich von Danny zu einer Gewerkschaftssoftware umprogrammieren lassen. Danny, du musst jetzt mit voller Geschwindigkeit auf die freie Schnittstelle zurasen. Dann Detektoren zu und durch. Wir schieben dich ein bisschen an. Was passiert, wenn ich nicht treffe? Ich sage nichts. Wird schon schief gehen. Dann mal los. Das hat ja prima geklappt. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Danny, kannst du mich hören? Ja, prima, aber nicht so laut. Wenn mich einer der Wachmänner hört. Stimmt, wir müssen sehr leise sein. Ich schaue jetzt mal, wie ich in das System einsteigen kann. Spitze, ich bin drin. Sehr gut. So, als erstes sollten wir rauskriegen, ob die Glitches uns schon einen Besuch abgestattet haben. Ich schlage vor, dass wir uns verteilen und nach Spuren suchen. Sehe ich auch so. Gib mir über unsere Kommunikationssoftware einen Zwischenbescheid. Geht klar. Grid und Debug suchen in Richtung der Datenbänke. Wir anderen suchen in der Verwaltung. Bis dann. Over. Die Glitches haben hier alles verwüstet. Ja, aber da sind keine frischen Spuren. Das stammt noch von gestern, als wir sie verfolgt haben. Stimmt. Das sind lauter Datenblöcke, die ich schon geflickt habe. Ah, trotzdem kommt man hier fast nicht durch. Da vorne ist der Programmteil Datenüberwachung. Lass uns dahin, vielleicht finden wir was. So, da wären wir. Hörst du? Die Programmierer da draußen versuchen, die Datenüberwachung zu reparieren. Die können das alleine gar nicht schaffen. Heilige Platine, was machen die nur? Die liegen ja vollkommen falsch. Ohne Dannys Hilfe wird das nichts. Hey, Moment mal. Hier ist ein Datenblock, der erst vor kurzer Zeit deaktiviert wurde. Ja, du hast recht. Das heißt, die Glitches sind wieder im System. Schnell, ruf den Rest! Rom, kommt schnell ins Programmplanquadrat 241A19. Haben Spuren geortet. Verstanden, sind gleich da. So, da sind wir. Hier drüben. Die Spuren sind ganz frisch. Zum Teufel, das ist oder besser, das war das Programm zur Kommunikation mit unserer japanischen Datenbank. Stimmt. Wenn die mal nicht nach Japan sind, um dort eine Virenfestung aufzubauen. Schnell zu Danny. Vielleicht hat er eine Idee. Danny, hörst du mich? Ja, wo wart ihr so lange? Wir haben eine Spur. Und? Sag schon. Die Glitches haben sich nach Japan in die dort angeschlossene Datenbank abgesetzt. Ich glaube, die versuchen möglichst schnell Computer in der ganzen Welt in ihre Gewalt zu bekommen. Korrekt. Wenn du das sagst. Ihr müsst sie finden und deaktivieren. Und zwar so schnell wie möglich. Die dürfen sich nicht noch weiter ausbreiten. Ist ja wie eine Seuche. Hast du eine Idee? Ich sehe nur einen Weg. Ihr müsst nach Japan. Keine Widerrede. Macht euch bereit. Okay. Wir laden nur noch mal Energie auf. Ist ja ein langer Weg. Mal sehen. Vielleicht kann ich inzwischen einige der Datenfiles reparieren. In Ordnung. Wir verschwinden jetzt ins Postnetz. Viel Glück. Over. Danny! Hallo, Danny! Ich kann dich kaum verstehen. Denk ich mir. Wir sitzen hier in einer Postschaltung in Moskau. Wieso das denn? Ging nicht anders. War die einzige Verbindung. Kommt ihr vorwärts? Mühsam. Hier in Russland gibt's nur alte Transistorschaltungen. Ist sehr lahm, diese Art des Reisens. In Moskau gibt es doch sicher eine Satellitenverbindung. Wir sind auf dem Weg dahin. Von dort aus funken wir uns zum Satelliten und dann nach Tokio. Na also. Hallo, meldet euch. Wir sind jetzt an dem Satellitenübertrager angekommen. Ich dachte schon, es sei etwas passiert. Nein, alles paletti. Wir werden gleich nach Japan gefunkt. Das ist vielleicht ein blödes Gefühl, so ins All geschossen zu werden. Denke ich mir. Wir sind an der Reihe. Wenn das mal gut geht. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen, wenn man das so sagen kann. Mit diesen Daten hier kann ich aber wenig anfangen. Wir sind ja hier auch in Japan. Du bist eben ein Kulturbanause. Schluss jetzt, Dekoda. Sucht lieber nach den Glitches. Und haltet euch bereit, falls die uns auflauern. Wenn ich die zwischen meine Software kriege. Ah, hier ist die Zweigdatenbank der Data Control. Alles in Ordnung hier. Kein Virenbefall. Das ist aber seltsam. Wo stecken die nur? Wir sollten zurück zu dem Satellitennetzpunkt, wo wir angekommen sind. Genau. Vielleicht finden wir dort etwas. Ah, hier. Hier sind Spuren. Es ist sehr schwierig, diese japanischen Daten zu analysieren. So, jetzt. Los, folgen wir ihnen. Es wird aber immer enger hier. Wir sind hier auch recht weit von Tokio entfernt. Genauer gesagt im Netz der Provinz Hokkaido. Was suchen die Glitches nur in einem Computersystem auf dem Land? Ich verstehe das nicht. Die Spuren führen zu der Modemschaltung da vorne. Vorsicht, Leute. Da müssen wir mal wieder in irgendeinen PC. Die Glitches werden uns da drinnen mit einem Feuerwerk empfangen. Macht euch bereit. Antivirus-Laser aktiviert. Schutzschilder auf. Also mit voller Übertragungsgeschwindigkeit in die Kiste. Wir müssen die Glitches überraschen. Los! Hier sind sie nicht. Schnell, Dekoda, scanne das System. Vielleicht haben die sich irgendwo versteckt. Fehlanzeige. Der ganze Speicher ist sauber. Das darf doch nicht wahr sein. Chef, hier ist ein Verwaltungsprogramm. Das könnte uns weiterhelfen. Versuch mal, ob ein Datenaustausch möglich ist. Diese gewöhnliche Software ist nicht gerade sprechfreudig. Dekoda, zapf es doch an und schalte auf Kommunikation. So, jetzt können wir seine Datenbestände abhören. Mikron, würdest du bitte deine Sprachdatenbank bemühen? Warum gerade Japanisch? Da fehlen mir noch Vokabeln. Das hat die Data Control vergessen, mir einzuspeichern. Aber vielleicht geht's. Oh je. Das Programm listet verschiedene Gemüsesorten und Preise auf. Wir sind wohl in einen Gemüsegroßhandelsrechner geraten. Scheint so. Das war eine List. Bestimmt haben uns die Glitches hierher gelockt, um bei der Data Control weiter ihr Unwesen zu treiben. Ja, was sollten diese Mieslinge auch mit Gemüsedaten anfangen? Schnell, wir müssen zurück! Moment, hier ist ein Datenblock, der mir bekannt vorkommt. Was sind das für Daten? Es ist eine Nachricht der Glitches. Und? Sie lautet, reingelegt, ihr Penner. Und viel Spaß mit den Gemüsedaten. Wir ziehen die fetten Datensätze der Data Control vor. Guten Appetit. Also doch! Wie konnte uns das passieren? Schnell zurück zur Satellitenschaltung nach Tokio! Warum funktioniert das nicht? Danny, hörst du mich? Danny! Mensch, endlich! Wo wart ihr so lange? Die Glitches haben uns aufs Eis geführt. Das mit Japan war nur ein Trick. Die müssen wieder bei dir im System der Data Control ihr Unwesen treiben. Ach, deshalb. Auf einmal ging überhaupt nichts mehr. Beeilt euch! Ja, wir sind auf dem Weg. Wir funken uns gleich über den Satelliten zurück. Dann bis gleich. Passt auf euch auf. Achtung, in 3 Sekunden springen wir ab. Bleibt zusammen, Leute! 1, 2, 3, jetzt! Was? Schon da? Nein, hier stimmt was nicht. Wir sitzen im Satelliten. Wie bitte? Der Satellit hat seine Arbeit eingestellt. Du meinst, wir kreisen jetzt um die Erde? Exakt. Gefangen in einer Blechschüssel in der Erdumlaufbahn. Ich hasse diese Datenfernübertragung. Ihr seid dümmer als die Polizei erlaubt. Oh, einer der Glitches. Ihr tappt von einer Falle in die andere. Hab ich doch gut gemacht, oder? Warte nur. Nein, lieber nicht. Ich funke mich zurück zu den anderen, bevor es hier warm wird. Guten Flug und auf Nimmerwiedersehen. Tschüss. Er ist weg. Async hat die Kontrolle über die Funkübertragung manipuliert. Er allein hat uns nach Japan gelockt und gewartet, dass wir über den Satelliten zurückkommen. Genau. Er wusste, dass es nur diesen Weg geben würde. Richtig. So musste er hier nur seine Softwarefalle aufbauen. Was hat er nur damit gemeint, bevor es warm wird? Ich habe da eine Vermutung. Moment. Dazu muss ich die Kontrolldaten der Steuerung auslesen. Und? Verdacht bestätigt. Async hat den Satelliten auf Absturz programmiert. In genau 20 Minuten und 47 Sekunden treten wir in die Erdatmosphäre ein. Und da wird es warm. Der Satellit verglüht. Und wir sitzen hier hinter verschlossenen Türen. 5 frittierte Antivirusprogramme. Schnell, Mikron, stell eine Verbindung zu Danny her. Wo bleiben die nur? Die müssten schon längst da sein. Danny, Hilfe! Was ist denn jetzt schon wieder los? Async hat uns im Satelliten eingesperrt. Was? Er hat den Satelliten so programmiert, dass wir in knapp 20 Minuten in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Weil wir eingesperrt sind, können wir nicht an die Steuersequenz. Was soll ich tun? Hast du das gehört, Hans? Da hat einer geschrien. Das kam aus der Abteilung Datenpflege. Um die Uhrzeit ist da aber sonst keiner mehr. Nichts wie hin. Da ist ja Licht an. Hände hoch! Keine Bewegung! Was ist denn das für ein Bürschchen? Was hast du hier zu suchen? Los, bringen wir ihn zum Chef. Wir haben oben Krisenkonferenz. Aua, nicht so fest, sie tun mir weh. Ja, ja. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben hier ein Riesenproblem und du brichst auch noch in unsere Firma ein. Eingebrochen bin ich nicht. So, wie nennst du sowas dann? Wie bist du eigentlich in das Gebäude gekommen? Los, raus mit der Sprache. Wie bist du an den Sicherheitsvorrichtungen vorbeigekommen? Das kann ich ihr nicht sagen. Ah, das kann der Herr uns nicht sagen. Gut, dann rufe ich jetzt die Polizei. Das würde ich in Ihrer Situation nicht tun. Jetzt wird auch noch vorlaut. Ich muss die Computerforce retten. Was nuschelst du da? Ich will Ihnen doch nur helfen. Wie willst du uns denn helfen? Ihr System ist von Computerviren befallen, stimmt's? Woher weißt du's? Du bist doch nicht etwa einer von diesen Hackern. Nein, ich doch nicht. Oh doch. Du hast die Viren direkt in unseren Computer eingespeist. Jetzt haben wir den Übeltäter. Stimmt nicht. Tun Sie mir nichts, ich sag alles. Na also. Kann ich Sie alleine sprechen? Na gut. Bitte lassen Sie mich mit dem Jungen allein. Ja, in Ordnung. Herr Jäger, ich konnte das vor den anderen nicht sagen. Mein Name ist Daniel Benke und ich weiß von der Computerforce. Was? Von diesem Programm wissen nur wenige Eingeweihte. Ich bin auf Ihrer Seite und könnte Ihnen helfen. Ich verstehe nicht. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Lassen Sie mich machen, sonst bricht Ihr ganzes System zusammen. Es fangen die Computer an auszufallen. Bei uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Es muss etwas passieren. Na gut, Danny. Ich habe sowieso keine andere Wahl. Sie können mir vertrauen. Ich brauche einen Raum, in dem ich ungestört arbeiten kann. Wozu das denn? Bitte. In Ordnung. Komm. Hier. Das ist ein Terminal mit Zugriff auf alle Bereiche. Nimm es mir nicht übel, aber wir werden den Raum abschließen. Wenn du etwas erreicht hast, meldest du dich über das Haustelefon. Mache ich. Viel Glück dann. Danke. Endlich allein. Fast. Wäre noch die Überwachungskamera da oben. So, das hätten wir auch. Rom, hörst du mich? Hallo, Rom. Bitte komm. Die Verbindung ist tot. Was mache ich jetzt? Ich muss in den Computer und zum Satellitenkontrollzentrum. Was hat Deko da gesagt? Ah ja, diese Körpermolekulargraphie ist schon gespeichert. Ich muss sie nur aktivieren und den Laser hier auf Lesen umschalten. So, jetzt brauche ich nur noch die Computeradresse der Bodenstation. Da haben wir es. Dann mal los in den Computer. Ganz allein hier ist aber unheimlich. Uah, schnell zur Kontrollleitstelle der Satellitenüberwachung. Mensch, hier staut sich ja alles. Die Daten kommen nicht zum Satelliten. Die Verbindung ist blockiert. Wie soll ich da durchkommen? Ah, der Kontrollleitfunk geht noch. Steuern können die Techniker den Satelliten aber anscheinend nicht mehr. Oh je, da muss ich über die Kontrollverbindung in den Satelliten. Ah! Da kommen ein paar Steuersignale. Also springen wir halt ins kalte Wasser. Habt ihr das gehört? Was war das? Hä? Hallo Jungs, hört ihr mich? Oh, Danny! Endlich! Der Weg ist blockiert. Kannst du sehen, was da los ist? Ja, die Übertragung ist mit einem Code gesperrt. Schaffst du es, ihn zu knacken? Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht Deko da. Es muss gehen. Wir haben nur noch 40 Sekunden. glaube, ich hab's. Die Temperatur steigt. Schnell. Ja! Wir haben schon gedacht, wir werden gebacken. So, ich habe den Satelliten wieder mit den ursprünglichen Flugdaten gespeist. Ich konnte euch nicht eher helfen. Die Wachleute haben mich erwischt. Oh nein. Wie hast du es dann geschafft, dich in den Rechner einzulesen? Plötzlich fingen die Terminals an auszufallen. Und da habe ich diesem Herrn Jäger gesagt, dass ich von euch weiß. Was? Du hast unser Geheimnis verraten? Nein, nein, ich habe nichts ausgeplaudert. Wie? Die haben dich einfach alleine an ein Direkteingabeterminal gelassen? Ohne Kontrolle? Die haben gedacht, sie können mich mit einer Überwachungskamera beobachten. Da habe ich einfach einen Diskettenaufkleber über die Linse geklebt. Gut gemacht. Jetzt aber schnell zurück. Ja, höchste Eisenbahn. Die Glitches brauchen nicht mehr lange, dann haben sie die Data Control ganz in ihrer Hand. Also, nichts wie los. Ja, wie geschmiert. Keine Computerforce mehr. Die waren zu lange in der Sauna. Und der Junge macht sich auch nicht bemerkbar. Meine Falle war doch spitze, oder Boss? Naja, war ganz nett. Ich hätte das besser gemacht. Du Angeber! Hört auf zu streiten. Wir haben Wichtigeres zuzutun. Das System der Data Control ist in 15 Minuten und 23 Sekunden komplett in unserem Wald. Error in unserer Gewalt. Dann steht der Computerwelterschaft nichts mehr im Wege. Jetzt nur noch die letzten Manipulationen. Los an die Arbeit! Wir sind da. Hier ist die Schnittstelle, wo Danny sich eingeschleust hat. Genau, ich kann mich erinnern. Sch, ganz leise, Leute. Die Glitches rechnen nicht mit uns. Diesmal darf nichts schiefgehen. Ich versuche von außen etwas zu tun. Moment, ich habe da eine Idee. Wäre eine gute Falle. Lass hören. Ich könnte die Glitches in das Diskettenlaufwerk locken. Und dann? Ganz einfach. Wenn die Glitches drin sind, blockiert ihr den Ausgang. Ah! Dann kann ich die Burschen abspeichern. Gefahr gebannt. Das ist die Idee überhaupt. Aber wie willst du die Glitches in das Diskettenlaufwerk locken? Lass mich nur machen. So, jetzt wieder mit Karacho aus dem Computer. Wir helfen ein bisschen nach. Aber nicht zu fest. Also, Anlauf und... Oh, ganz schön anstrengend, diese Verwanderei. So, jetzt werden wir den Fisch mal angeln. Routine, Antivirusprogramm, Mega Computer Force in 120 Sekunden von Laufwerk 145 laden. Also, wenn die darauf nicht anspringen. Oh, meine Sensoren geben Alarm. Da wurde gerade ein Countdown für das Laufwerk 145 zum Laden eines neuen Antivirus-Programmes ausgelöst. Was? Ja, es läuft unter dem Namen Mega Computer Force. Oh, Mega. Oh nein, das klingt aber gefährlich. Das muss ja noch besser als Rom und seine Programme sein. Wann wird es gestartet? Ja, uns bleiben noch im... 104 Sekunden! Schnell! Zu dem Diskettenlaufwerk! Wir machen es einfach kaputt! Meine Fallensteller-Mentalität sagt mir, dass wir vorsichtig sein sollten! Unsinn! Du Feigling! Weichwehr! Ab zum Laufwerk 145! Wir sollten aber... Sei endlich still! Was tust du da, Megahirn? Asink, sag was! Koordination defekt. Warum hast du ihn so zugerichtet? Koordination defekt. Ach, es ist nicht so schlimm. Mr. Masterbit kann ihn reparieren. Koordination. Schicken wir ihn mit einem Telefaxblock zum Boss. Schon passiert. Und ab geht's, geht's ab, ab geht's, ab, ab, ab geht's, ab. Genug Zeit verplempert. Auf zu diesem Diskettenlaufwerk. Vorsicht, Leute, da kommen sie. Haltet euch gut versteckt. Ja, ist es. Schnell in das Laufwerk. Los, Debug, mach die Schnittstelle dicht! Ist zu! Ja! Danny, schnell abspeichern! Geht klar! So, ihr Gauner, dann frieren wir euch mal ein. Was war das denn? Rom, hörst du mich? Ja, das war ein schöner Knall, was? Was gibt's da zu lachen? Geht's euch nicht gut? Wir sind okay, nur die Glitches nicht. Die haben sich selbst zerstört. Ha, die waren wohl so programmiert, dass sie sich im Falle einer Gefangenschaft selbst aus dem Weg räumen. So ist es. Ist auch besser so. Jetzt sind wir sie endgültig los. Ich muss euch leider unterbrechen. Meine Routinen sagen mir, dass nur 4 Glitches in das Laufwerk eingedrungen sind. Was? Eines dieser Software-Subjekte ist entkommen. Woher willst du das wissen? Ich habe die Ausgänge des Systems überprüft. Da sind Spuren. Oh nein, wir haben den Hyper 2000 vergessen. Wir müssen das Programm Datenüberwachung reparieren, damit die Programmierer das System wieder in den Griff bekommen. Sind schon unterwegs. So, wir sind da. Dekoda und Debug, macht euch ans Werk. Okay. Was dauert das denn so lange? Ihr macht jetzt schon seit 5 Minuten an den Daten rum. Die Glitches haben ganze Arbeit geleistet. Ist kaum zu reparieren, aber wir haben's gleich. So, das wär's. Funktioniert wieder. In einer Minute nimmt die Datenüberwachung ihre Arbeit wieder auf. Hey, toll! Danny, hörst du mich? Ja, was gibt's? Habt ihr es geschafft? Ja, in einer Minute haben die da draußen wieder was zu tun. Super, dann ist das System zu retten. Herr Jäger, das ist das Ende. Von dem Jungen hört man auch nichts. Das war's dann wohl. Da! Sehen Sie auf dem Bildschirm! Viren deaktiviert? Datenüberwachung im Betrieb, Schadensstatistik folgt! Das war Rettung in letzter Sekunde. Ich gebe das gleich durch. An alle. Wir sind die Viren wieder los. Datenüberwachung wieder aktiv. Sie können in Ihren Abteilungen jetzt die Schadensmeldungen abrufen. Bitte machen Sie sich alle an die Arbeit, das System wieder in einen arbeitsfähigen Zustand zu versetzen. Ende der Durchsage. Danke. Das haben wir dem Jungen zu verdanken. Er muss ein Computergenie sein. Oh, wir haben ihn ja ganz vergessen. Er ist noch eingesperrt. Lassen wir ihn heraus, Winger. Das muss gefeiert werden. Rom, die werden mich hier sicher gleich rauslassen. Was passiert jetzt mit euch? Keine Sorge, Danny. Wir bleiben im System und passen auf, dass uns die Hacker kein Ei mehr ins Nest legen. Wichtig. Wir müssen uns auf die Suche nach diesen Hackern machen. Wenn ich zu Hause bin, rufe ich euch. Vielleicht finden wir eine Spur. Genau. So machen wir es. Schluss jetzt. Sie kommen. Roger. Bis dann. Danny, das hast du toll gemacht. Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet. keine Ursache. Sie hätten mir nur eher glauben sollen. Das tut uns leid. Ich hoffe, du nimmst das nicht zu ernst. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Aber sag, wie hast du das hingekriegt? Das ist mein Geheimnis. Das wäre aber für uns von äußerster Wichtigkeit. Nein, Herr Jäger, da bleibe ich hart. Aber eine Belohnung hast du dir verdient. Was wünschst du dir? Alles, was ich will, ist in meinem Bett und ausschlafen. Bescheiden ist da auch noch. Also bringen wir dich nach Hause. Ist ja schon spät. Deine Eltern werden sich sicher Sorgen machen. Die habe ich ja ganz vergessen. Die sind bestimmt sauer. Das regeln wir schon.